Сегодня мы будем говорить о видении. Und heute werden wir über die Vision sprechen. Скажи, видение. Sag Vision. Видение – это мечта. Vision ist ein Traum. Traum. Okay. Ist ein Traum. Есть мечта у человека. Also ein Mensch hat einen Traum. У тебя есть призвание. Du hast eine Berufung. Но у тебя есть еще и мечты. Aber du hast auch Träume. Okay. И вот что есть мечта от Бога? Und was ist der Traum von Gott? Иисус тоже имел мечту. Jesus hatte auch einen Traum gehabt. Он искал своих людей по земле. Also suchte nach seinen Menschen auf der Erde. Он искал команду мечты, как сегодня модно говорить. Also wie es so modern heißt, hat so ein Dream Team gesucht. Да, команда мечты, где они, говорит мне. Hat so ein Dream Team gesucht und hat gefragt, wo sind die? И это его была мечта создать команду. Also es war sein Traum, ein Team zu bilden. И мы сегодня поговорим про двух парней. Und wir werden heute über zwei Jungs reden. Zwei Jungs. История про двух ребят. Das ist eine Geschichte über zwei Jungs. И сперва мы посмотрим Луки. Zuerst werden wir uns Lukas ansehen. Пятая глава. Das ist der Kapitel 5. С 3 по 11 можно прочитать? Ab dem Vers 3 bis 11. Da stieg Jesus in das Boot, das Petrus gehörte, und bat den Fischer, ein Stück auf dem See hinauszurudern, damit ihn alle besser sehen und hören konnten. Vom Boot aus sprach Jesus dann zu den Menschen. Anschließend sagte er zu Petrus, fahr jetzt weiter auf den See und werft eure Netze aus. Herr, gab Petrus zu bedenken, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber weil du es sagst, will ich es wagen. Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu zerreißen drohten. Deshalb winkten sie den Fischern in anderen Boot, ihnen zu helfen. Bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, sodass sie beinahe sanken. Als Petrus das sah, fiel er erschrocken vor Jesus nieder und rief, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er und alle anderen Fischer waren fassungslos über diesen Fang. Und Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Petrus bei der Arbeit geholfen hatten. Aber Jesus sagte zu Petrus, fürchte dich nicht, du wirst jetzt keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Sie brachten die Boote an Land, verließen alles und gingen mit Jesus. Петр рыбак. Der Petrus ist ein Fischer. Его жизнь была всегда по кругу. Und sein Leben drehte sich immer im Kreis. Дом, жена, теща. Also Haus, Schwiegermutter, Frau. Море. Das Meer. Сети. Und die Netze. И так каждый день. Und so täglich. И он моет здесь сети. Und hier wäscht seine Netze. И они пустые были. Und sie waren leer. Эй, очень нехороший день был. Und das war kein guter Tag. А Иисус какой-то вот этот учитель пришел. Aber irgendein Jesus kam, der Lehrer. И начинает проповедовать людям. Und fängt an, den Menschen zu predigen. И потом просит Петр, отплыви, пожалуйста, чуть подальше. Und dann bittet er den Petrus, fahr ein bisschen weiter raus. Со мной вместе. Also mit mir zusammen. И тогда у него получается хорошая аудитория, микрофон. Also, und dann bekommt er so einen guten Auditorium, das er gut sprechen kann. Потому что вода это как микрофон. Denn das Wasser ist wie ein Leitsystem, das okay. Ist wie ein guter Mikrofon. И Петр, он ему послужил своей лодкой. Und der Petrus hat ihm mit seinem Boot gedient. И после того, как Петр, Иисус закончил проповедь, und nachdem Jesus seine Predigt beendet hatte, он говорит, я хочу, чтобы ты еще раз попробовал закинуть сети. Sagt er zu ihm, ich möchte, dass du nochmal probierst und deine Netze auswirfst. Смотри, Иисус не берет ничего бесплатно. Schau her, Jesus nimmt nichts ohne was? Ohne Bezahlung. Ohne Bezahlung. Он говорит, выплыви, пожалуйста, чуть подальше и закинь сети. Okay. Fahr ein bisschen raus und werf deine Netze aus. Ты мне арендовал свою лодку. Du hast mir dein Boot gegeben und gemietet. И поэтому я не останусь в долгу. Deswegen werde ich nicht schuldig bleiben. Иисус не остается в долгу. Слышишь? Also Jesus bleibt niemals schuldig. Он говорит, hörst du das? Петр, давай, отплывай. Er sagt, Petrus, komm, fahr mal weiter nach. Но мы уже пробовали всю ночь, и мы знаем, когда ловить надо. Wir haben schon die ganze Nacht über versucht, wir wissen doch, wann wir fangen sollen. Но по слову твоему закину. Aber nach deinem Wort werde ich das probieren. И он собрал свою бригаду, и они поплыли. Und hat seine Brigade zusammengesammelt und sie sind rausgefahren. И мы видим здесь, читаем, это был ужасный улов, ужасающий улов. Also wir sehen hier, das war ein erschreckender Fang. Это не был такой прекрасный, сондern это был просто ужасный улов. Das war guter Fang, das war einfach ein erschreckender Fang. Потому что это невозможно было, это нереально было. Denn das war nicht real, das war unmöglich. Da было столько рыбы, откуда она вся взялась? Denn da war so viel Fisch drin und sie fragten sich, wo kommt das alles her? Одну лодку загрузили, она уже тонуть начала, вторую, третью, четвертую, ребята, помогайте! Sie haben ein Boot nach dem anderen beladen und haben gesagt, komm, Jungs, helft uns noch. И Петр был в шоке. Und Petrus war schockiert. И знаешь, вот в тот момент он понял очень четко. Und in dem Moment hat er ganz, ganz klar und deutlich verstanden. Пока я буду рядом с этим мужчиной. Solange ich mich mit diesem Mann nebendran befinde. Рядом с этим учителем. Also neben diesem Lehrer. У меня будет все круто. Wird bei mir alles glatt laufen. Все будет классно. Es wird alles klasse sein bei Потому mir. Потому что я же вижу реальными глазами своими. Denn ich sehe das mit meinen physischen Augen. Чудо. Ein Wunder. Той рыбы никогда не было в этом озере. Diesen Fisch gab es nicht in diesem Meer. И он в шоке, и его видение появляется у него. Und er ist schockiert und er bekommt eine Vision. Видение? Eine Vision. Большое и красивое. Also eine große und eine schöne Vision. Я хожу рядом с Иисусом. Ich gehe neben Jesus. И нас всех показывают здесь по телеку. Und uns alle und wir alle werden im Fernseher zu sehen sein. Мы все будем знаменитыми. Also wir werden alle berühmt sein. Это было видение у Петра. Das war Petrus seine Vision. Это было неправильное видение. Das war eine falsche Vision. И оно было обречено. Und das war verurteilt zum Untergang und zur Enttäuschung. У него было правильное призвание. Er hatte eine richtige Berufung gehabt. Да, Иисус сам его призвал. Ja, Jesus hat ihn selbst berufen. Но видение было лживое. Aber seine Vision war betrüglich falsch. Oder falsch. Твое видение будет проходить проверку. Also deine Vision wird eine Prüfung durchgehen. Всегда. Immer. Знаешь, дети рождаются, а у них какие-то большие мечты. Weißt du, wenn die Kinder auf die Welt kommen, sie bekommen große Träume und Wünsche. Потом они в юности уже чуть-чуть поменьше мечты имеют. Dann wenn sie weiterhin wenn sie Teenies sind oder Jugendliche, dann haben sie weniger Wünsche. Они говорят, просто женюсь, выйду замуж. Sie sagen einfach, ich werde heiraten. Начну какой-то бизнес, может быть. Vielleicht fange ich irgendein Geschäft an. Еще повзрослели чуть-чуть. Dann werden sie noch erwachsener. И понимают, что это не так просто. Und dann begreifen sie, das ist nicht so ganz alles einfach. Говорят, буду ходить на работу. Sie sagen, ich werde in die Arbeit gehen. А вечером сидеть дома с детьми. Und abends werde ich mit den Kindern verbringen. На диване играть с детьми. Und werde ich auf der Couch mit Kindern spielen. И такие вот видения становятся мельче, мельче, мельче. Und dann wird die Vision kleiner und kleiner und kleiner und kleiner. Okay, это был первый парень, Петр. Also das war der erste Mann, der Petrus. Второй это Иуда. Der zweite ist der Judas. Которым мы уже сегодня говорили. Über den wir heute schon gesprochen haben. И как ты думаешь, был ли Иуда подлецом? Was denkst du, war Judas ein подлец? Всегда ein Betrüger. Такой нехороший такой also, парень. Also ein immer ein schlechter Mann. Был ли он всегда такой? Я не думаю. War er immer so? Ich glaube nicht. И Иисус его выбрал, ну потому что Иисус его выбрал, не мог он выбирать такого плохого. Also Jesus, denn Jesus hat ihn ausgesucht und er konnte keinen schlechten aussuchen. Я думаю, Иуда вначале был нормальный парень. Ich denke, Judas war am Anfang ein ganz normaler Mann, Junge. Но что-то произошло. Aber es geschah was. И это слышал и Петр, и Иуда. Und das hat auch Petrus und Judas gehört. Матфея 16 глава. Matthäus 16, 21 по 23 стих. Ab dem Vers 21 bis 23. Während dieser Zeit begann Jesus mit seinen Jüngern über den Weg zu reden, den er noch gehen musste. In Jerusalem werden mich die Führer des Volkes, die hohen Priester und Schriftgelehrten foltern und töten, aber drei Tage später werde ich auferstehen und leben. Erschrocken nahm Petrus ihn zur Seite und bestürmte ihn. Um Himmels Willen, so etwas darf dir nicht zustoßen. Aber Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus, geh weg, Satan, du willst mir eine Falle stellen. Du denkst, wie die Menschen denken und verstehst Gottes Gedanken nicht. Amen. Amen. Скажи, Amen. Amen. Петр говорит, да не будет этого с тобою. Петрус sagt, sowas soll dir nicht zustoßen. Как это так? Was soll das? И мы думаем, Петр так сильно переживал за Иисуса. Und wir denken uns, Petrus hat sich solche Sorgen gemacht um Jesus. Nein. Он переживал за себя. Er hat sich Sorgen um sich gemacht. За свое видение. Er hat sich Sorgen um seine Vision gemacht. Мое видение рухнет, если Иисус умрет. Also wenn Jesus stirbt, dann wird meine Vision zusammenbrechen. Как это так? Wie soll das geschehen? Вы помните, они уже делили там кресла, престолы. Könnt ihr euch erinnern, wie sie damals schon den Platz neben Jesus sich schon geteilt haben? Кто первый у нас будет? Also wer wird der Erste sein? Министр финансов, кто будет? Wer wird Иуда? Der erste Finanzminister, der Judas? И так дальше. und so weiter. И тут Иисус говорит, я умру. Und hier sagt Jesus, ich werde sterben. Меня распнут. Ich werde gekreuzigt werden. И Петр думает, а что с моей карьерой? Und der Petrus macht sich Gedanken, was wird denn mit meiner Karriere geschehen? А что теща скажет? Was wird denn meine Schwiegermutter sagen? А что мои друзья в Фейсбуке скажут? Und was sagen dann meine Freunde auf Facebook? Я же с ними, с Иисусом всегда фотографировался. Also ich habe doch viele Bilder mit Jesus zusammen. Я и Иисус. Ich und Jesus. Потом Лазарь воскрес. Dann ist der Lazarus auferstanden. Ich hab mit ihm ein Selfie gemacht. Hey, у меня такая крутая жизнь была. Hey, ich habe so ein cooles und richtig рядом gutes Leben neben Jesus. Иисус в ответ на эту заботу Петра говорит что-то очень жесткое. Aber Jesus antwortet ganz was Hartes auf diese Sorge, vermeintliche Sorge. Потому что он знает, что в сердце Петра. Denn er weiß, was im Herz von Petrus sich da ist. Und er sagt, отойди от меня, Сатана. Und er sagt zu ihm, geh weg von mir, Satan. Сатана. Сатан. Петр, Сатана. Петрус и Сатан. Отойди от меня. Und er sagt, geh weg von mir. Ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Du denkst nicht über das, was göttlich ist, sondern über das, was menschlich ist. Смотри, есть правильное призвание. Schau her, es gibt eine richtige Berufung. Божье призвание. Eine Gottes göttliche Berufung. И правильное решение идти за ним. Und auch richtige Entscheidung, ihm zu folgen. Но абсолютно неверное видение. Aber absolut falsche Vision. Okay, мечты неверные. Also die Wünsche sind falsch. И когда пары разводятся, die Träume. Also wenn ein Ehepaar sich scheiden lässt, что-то происходит. Es passiert etwas. Они не верят уже друг другу. Sie glauben nicht mehr einander. Хотя вначале обещали все там горы друг другу. Obwohl sie einander goldene Berge versprochen haben am Anfang. И у них было общее видение. Und sie hatten eine gemeinsame Vision. Но что-то произошло, и они начинают думать только о своей выгоде. Aber etwas geschah und sie fangen jeder auf seinen Vorteil zu denken. И им кажется, а вдруг моя жизнь пройдет мимо, если я останусь с этой женщиной или с этим парнем. Sie denken sich, wenn ich jetzt mit dieser Frau oder mit diesem Mann bleibe, dann verpasse ich was und mein Leben geht an mir vorbei. Это есть видение, которое разрушилось. Das ist eine Vision, die das Ganze zerstört hat. У них было общее видение. Sie hatten eine gemeinsame Vision. Но теперь они вдруг решают жить каждый для себя. Aber plötzlich entscheidet jeder, voneinander getrennt zu leben. И Иуда тоже слышал эти слова Иисуса о смерти. Auch Judas hat gehört diese Worte über den Tod von Jesus. Они все слышали. Also sie haben das alle gehört. И Иуда также начинает думать о своем будущем. Und Judas fängt auch über seine Zukunft sich Gedanken zu machen. Если Иисус умрет. Also wenn Jesus stirbt, а что будет с моей пенсией? Was wird dann mit meiner Rente passieren? Я же решал вот с ним все время всю жизнь свою пройти. Ich habe doch beschlossen, mein ganzes Leben mit ihm zu verbringen. Я с ним рядом был до конца, хотел идти с ним всегда. Also ich wollte bis zum Schluss bei ihm bleiben. А Иисуса не станет. Und wenn der Jesus dann nicht mehr da ist, Kasse не станет. Dann ist auch keine Kasse mehr da. Ящика моего не станет. Und dann habe ich keinen Opferkasten mehr da. И он начинает потихоньку тягать оттуда себе на пенсию. Und dann fängt er an langsam sich was dort zu stehlen für seine Rente. Иуда не был подлецом. Judas war kein Betrüger. Но он потерял свое видение. Aber er hat seine Vision verloren. И затем он потерял веру в Иисуса. Und danach hat er auch den Glauben an Jesus verloren. Как в Господа. In seinen Herrn. Потому что он воровал. Denn er hat gestohlen. И думает, а почему он не говорит ничего? Und dann denkt er sich, wieso sagt er mir nichts? Если он Бог, also wenn er Gott ist, значит, он должен же знать. Dann muss er es doch wissen. А раз он мне ничего не говорит, und weil er mir nichts sagt, значит, он не Бог. Dann ist er kein Gott. Просто вот человек умный тут. Dann ist er einfach nur ein schlauer, ein kluger, guter Mann. И вот так бывает с христианами иногда. Und sowas passiert manchmal auch mit Christen. Иногда так мыслят грешники. Manchmal denken so die Sünder. А он сидит перед монитором. Er sitzt vor seinem Monitor. И знает, что если он туда кликнет, будет плохо. Und er weiß, wenn er dort reinklickt, dann wird das грешно, schlecht. Es ist sündig. Also sind schlechte Dinge. И он думает, кликнуть, не кликнуть. Und er macht sich so Gedanken, soll ich reinklicken oder nicht? Und dann zack, geklickt. И молния не ударила. Und es kam kein Blitz und kein Sturm. И земля не разверзлась под ним. Und die Erde ist nicht aufgegangen unter ihm. И молния не убила, и Бог не пришел. Und der Blitz hat ihn nicht getötet und Gott kam auch nicht zu ihm. И тогда он думает, все нормально. Und dann denkt er, dann passt doch alles, ist alles gut. Может даже Бога нет. Vielleicht gibt es Gott gar nicht. Представляешь? Stell dir vor. И вот здесь ты видишь этого Юду. Und hier siehst du diesen Juda, и Петра. Judas, und den Petrus. И оба человека потеряли видение. Und beide Menschen haben ihre Vision verloren. Их мечта попала на крест. Denn ihr Traum kam ans Kreuz. Ja, Иисуса распяли. Denn Jesus hat man gekreuzigt. И вместе с Иисусом умерла их мечта. Und mit Jesus starb auch ihr Traum. Вот что происходит с тобой, когда что-то умирает, как мечта в твоей жизни? Was passiert mit dir, wenn bei dir so ein Traum stirbt? Если ломается бизнес. Also wenn zum Beispiel das Geschäft kaputt geht. Если жена уходит. Wenn deine Ehefrau dich verlässt. Если вдруг врач говорит страшный диагноз. Wenn dein Arzt dir plötzlich eine erschreckende Diagnose stellt. А у тебя планы. Aber du hast Pläne für Pläne. И они рушатся. Und sie zerbrechen. Когда рушится видение. Und wenn die Vision zerbricht. Что ты делаешь? Was machst du dann? Иуда, он за 30 серебряников продает Иисуса. Иуда verkauft Jesus für 30 Silberlinge. Продает своего учителя. Er verkauft seinen Meister, своё seinen Lehrer. Видение. Er verkauft seine Vision. Он так оценил своё видение, 30 серебряников. Also so hat geschätzt seine Vision für 30 Silberlinge. И потом у него открываются глаза у него. Und dann werden plötzlich seine Augen offen. Запомни, Иуда, он покаялся. Also denke dran, Иуда hat Judah hat sich, в своем грехе. Also Judah hat Buße getan in seine Sünde. То есть он написано раскаялся. Also der steht geschrieben, dass er bereut hat. Ja, он пошел потом выкинул эти деньги. Also ging dann und hat dieses Geld weggeschmissen. Он сказал, я предал кровь невинную. Er sagt, ich habe ein unschuldiges Blut verraten. Но что-то в этом покаянии было неправильно. Aber irgendetwas war in dieser Buße nicht richtig. Ja, это был его кризис. Das war seine Krise, который привел его к самоубийству. Das ihn zum Selbstmord gebracht hat. А что же это тогда за покаяние? Was war denn dann für eine Buße? Совсем другое, чем у Петра. Das war ganz anders wie bei Petrus. Есть кризис, который ведет нас к самоубийству. Weißt du, es gibt solche Krisen, die uns zum Selbstmord bringen. Разрушают нашу жизнь. Das zerstört unser Leben. А есть кризисы, которые ведут нас к жизни. Und es gibt solche Krisen, die uns zum Leben führen. Например, парень говорит, вот эта девушка моя девушка, больше никто. Zum Beispiel, wenn ein junger Mann sagt, es ist meine Frau und keine andere. А эта девушка вообще на него не смотрит. Aber diese junge Frau schaut ihn nicht einmal an. И он просто не может больше жить. Aber er kann nicht mehr ohne sie leben. Сатана ему говорит, у тебя нет будущего без нее. Denn der Satan sagt zu ihm, du hast keine Zukunft mehr ohne dieses Mädchen. Или девушка говорит, вот парень, вот это парень моей мечты. Oder umgekehrt, eine junge Frau sagt, das ist der Mann meiner Träume. И он изменил ей, она Aber er betrügt sie. Und sie hat viele Tabletten genommen. И поэтому мы говорим парням и девушкам, эй. Deswegen sagen wir zu allen Jungs und Mädels, есть видение жизни, это не парень и не девушка. Es gibt eine Vision im Leben, aber das ist weder Jungs noch Mädels. Иисус есть смысл видения жизни. Denn Jesus ist der Sinn und Sinn und die Vision des Lebens. Amen. Amen. И пока Иуда мылил веревку себе, und solange Judas sich diesen Strick vorbereitet hat, Иисус уже висел на кресте. Hang Jesus bereits auf dem Kreuz. Смотри, он уже умирал за его грех. Schau her, er starb in der Zeit, während der Zeit für seine Sünde. И Иуде не надо было идти вешаться. Judas musste nicht da sicher hängen. Okay. Okay. А Петр, он был еще хуже Иуды. Aber Petrus war noch schlimmer als Judas. Он перед всеми три раза отрекся от Иисуса. Er hat vor allen Menschen sich losgesagt von Jesus. Перед всеми. Vor allen Menschen. Когда ему говорили, эй, ты был с Иисусом. Als man ihn fragte und sagte, du warst doch bei Jesus. Oh, нет. Und sagt, nein. Ну как же, вот посмотри журнал, ты с ним, с Иисусом. Schau her, das ist doch die Zeitung und du bist doch mit ihm dort. Не, это похож я, но это не я. Nein, das ist, sieht mir nur bloß ähnlich, das bin nicht ich. Ну и акцент у тебя такой же, как у него. Aber du hast so einen Akzent, also so eine Sprache wie er. Петр говорит, нет, не я. Aber Petrus sagt, nein, das bin ich nicht. И он отказался от своего Господа. Und er hat sich losgesagt von seinem Herrn. Отказался от своего видения. Er hat sich losgesagt von seiner Vision. Эй, твое видение будет испытано. Herr, deine Vision wird geprüft. На прочность. Sie wird auf Festigkeit geprüft. На верность, на чистоту. Auf die Treue, auf die Reinheit. Halleluja. Halleluja. Испытанное видение. Eine geprüfte Vision. И твое видение способно воскресить. Und deine Vision ist fähig zu zum Auferstehen? Да, ja. Его не надо хранить. Also, man muss ihn nicht begraben. Как у Иуды, все было похоронено. Wie bei Judas, da war alles begraben. А у Петра видение воскресло. Aber bei Petrus ist seine Vision auferstanden. Петр Jetzt. Пошел опять рыбачить. Und Petrus ging wieder fischen. Опять назад. Er ging wieder zurück. Опять без видения. Schon wieder ohne Vision. Он говорит, ребята, пошли все опять на рыбалку. Und er sagte, komm Jungs, wir gehen alle wieder fischen. Так бывает у христиан. So passiert das manchmal auch bei Christen. Oh, я буду миссионером. Oh, ich werde ein Missionar sein. Я поеду проповедовать Евангелие. Ich gehe jetzt woanders und predige das Evangelium. Вместо этого поехал на работу учиться. Aber anstatt dessen geht sie und geht auf die Arbeit. Нет уже миссии. Und dann ist die Mission verpufft. И опять они ничего не поймали, написано, Петр ничего не поймал. Und es steht auch geschrieben, dass sie schon wieder nichts gefangen haben. Как тогда в начале? Wie schon damals am Anfang. И кто-то стоит на берегу. Und jemand steht am Ufer. Это был Иисус, но Петр этого не знал. Das war Jesus, aber Petrus hat das nicht gewusst. Но видение не умерло. Aber die Vision starb nicht. Оно стояло на берегу. Das stand am Ufer. И этот человек на берегу спрашивает: дети. Und dieser Mensch am Ufer, der sagt: Kinder. Закиньте-ка по правую сторону лодки. Schmeißt mal an der rechten eures Bootes raus die Netze. И Петр сидит в лодке, он слышит это. Und der Petrus sitzt da im Boot und hört ganz genau zu. И у него такой дежавю. Und dann kommt das zu einem Déjà-vu. Hey. Я когда-то слышал это уже. Ich habe das schon mal gehört. Кто-то мне однажды сказал уже, когда у меня были пустые сети. Jemand hat das mir eines Tages mal gesagt, als meine Netze leer waren. И сказал мне: закинь сеть. Und sagte zu mir: Du sollst deine Netze auswerfen. Его сердце начало биться. Also sein Herz fing an zu pochen. И они это делают. Und er macht das auch, also sie machen das. Они закидывают сети. Also sie schmeißen die Netze raus. И Петр уже знает, что-то не то. Und der Petrus ahnt schon, es stimmt was nicht. Сети не поднимаются. Denn die Netze kann man nicht einmal rausholen. И он все бросает. Und er schmeißt einfach alles. И плывет к берегу. Und schwimmt zum Ufer. Как был, так и плывет. So wie er war, so schwimmt er einfach dahin. И он знал, кому он плывет. Und er wusste, zu wem er schwamm. Он знал, что его видение стоит на берегу. Er wusste, dass seine Vision dort am Ufer stand. Hey, его мечта воскресла. Und sein Traum ist wieder auferstanden. И он стал первым пастором на земле. Und er wurde zum ersten Pastor auf der Erde. Тот предатель. Also dieser Verräter, свое видение предал, der seine Vision verraten hat, слушай, твое видение способно воскрешать. Hör zu, deine Vision ist fähig, wieder aufzuerstehen, auferstehen. Ты слышишь? Er steht neben dir dran, hörst Оно du das? Стоит рядом. Also er steht neben dir.